Die Europäische Kommission nennt Eurobonds in ihrem Grünen Buch von November 2011 ein wenig euphemistisch Stabilitätsbonds. Sie analysiert recht klar, dass eine gemeinsame Haftung für Staatsanleihen zum Moral Hazard einladen würde, wenn sie nicht begleitet wird von einem hohen Maß verbindlicher Vorgaben in der Finanzpolitik. Allerdings ist das für die Europäische Kommission offenbar kein Nachteil. Für sie scheint vielmehr der Reiz von Eurobonds gerade darin zu bestehen, dass ihre Einführung einen Zentralisierungs- und Verbindlichkeitsgrad in der Finanzpolitik erzwingen würde, der bisher nicht durchsetzbar war. Auch hält sie bei Eurobonds mit gemeinsamer Haftung eine wesentlich stärkere makroökonomische Koordinierung für erforderlich. Auch die Vorteile, die Eurobonds mit sich bringen können, Zinsvorteile, bessere Vorbeugung gegen Schocks, erleichterte Transmission der Geldpolitik, Stärkung der weltweiten Rolle des Euro, stellt die Kommission grundsätzlich zutreffend dar. Allerdings übertreibt sie das Gewicht dieser Vorteile. Ziemlich klar wird, die Kommission sieht die Einführung von Eurobonds als eine Art trojanisches Pferd an, mit dessen Hilfe auf Umwegen Ziele der fiskalischen und ökonomischen Integration erreicht werden könnten, die im Augenblick noch unzugänglich scheinen. Neben den Gefahren des Moral Hazard dreht sich die Diskussion der Vor- und Nachteile von Eurobonds vorwiegend um die Zinseffekte. Rein logisch ist klar, dass in einem Risikoverbund die Länder mit bislang schlechterem Rating Zinsvorteile und die Länder mit bislang besserem Rating Zinsnachteile haben werden. Würden zum Beispiel die deutschen Staatsschulden mit gewichtetem Zinssatz aller Staatsschulden im Euroraum verzinst, dann würde die Zinslast für Deutschland, Basis 2010, von 44,8 Milliarden Euro auf 66,6 Milliarden Euro, also um 21,6 Milliarden Euro steigen. Dies wäre ein impliziter Transfer von Deutschland an andere Euro-Staaten. Befürworter von Eurobonds argumentieren, dass wegen des abgesenkten Risikos die Zinsersparnisse der Länder mit schlechterer Bonität höher wären als die Zinsmehrkosten der Länder mit besserer Bonität. Darüber kann man streiten. Man müsste sich zudem Gedanken machen über die wahrscheinlichen Verschuldungspfade in einer Welt mit Eurobonds. Wenn diese bewirken, dass die allgemeine Verschuldungsneigung steigt, Moral Hazard, lassen sich nämlich für Deutschland noch wesentlich negativere Rechnungen aufmachen, denn in diesem Falle sinkt der Anteil der Länder mit niedriger Verschuldung und guter Bonität am gesamten Schuldenportfolio. Das kann zinssteigernd wirken und es erhöht zudem den moralischen und politischen Druck auf mehr fiskalische Transfers in der Eurozone. Bei Eurobonds lassen sich also Fragen der Zinseffekte nicht von Fragen des Moral Hazard trennen. Alles steht und fällt mit der strikten Verbindlichkeit einer gemeinsamen und zentralen Finanz- und Haushaltspolitik. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat sich zwar nicht für Eurobonds ausgesprochen, aber eine andere Variante gemeinschaftlicher Haftung ins Spiel gebracht. In seinem Jahresgutachten 2011-2012 schlägt er einen Schuldentilgungspakt vor. Jener Teil der nationalen Staatsschulden, der 60% des BIP übersteigt, soll in einen gemeinsamen Tilgungsfonds mit gemeinschaftlicher Haftung ausgelagert werden. Für jedes Land wird sodann ein Konsolidierungspfad festgelegt, in dessen Rahmen diese Länder eigenverantwortlich ihren Schuldenanteil im Tilgungsfonds innerhalb von 20 bis 25 Jahren tilgen sollen. Eine gesetzliche Schuldenbremse soll parallel dazu sicherstellen, dass sich keine unzuträgliche neue Verschuldung aufbaut. Mit diesem Vorschlag hofft der Sachverständigenrat, den Unsicherheiten an den Kapitalmärkten über die Schuldentragfähigkeit einzelner Euro-Länder zu begegnen. Der schlüssig durchdachte Vorschlag des Sachverständigenrats hängt an einem entscheidenden Punkt in der Luft. Solange die nationale Haushaltspolitik in der souveränen Entscheidung der Nationalstaaten liegt, bleibt offen, ob die mit dem Schuldentilgungspakt eingegangenen Verpflichtungen auch über die nächsten 20 bis 25 Jahre eingehalten werden. Hier darf auch die bisherige Geschichte der Währungsunion nicht außer Acht gelassen werden. Sie war eine Geschichte von Vertragsbrüchen und immer wieder von dem Muster geprägt, dass Deutschland materielle Zusagen gegen nicht eingelöste Versprechungen machte. Ist gemeinschaftliche Haftung für einen Teil der Schulden einmal hergestellt, so ist sie vor dem Abbau der Schulden des einmal eingerichteten Tilgungsfonds auch nicht mehr zu beseitigen. Die Versprechungen der Nationalstaaten auf finanzpolitisches Wohlverhalten können aber, wie die Erfahrung zeigt, jederzeit gegenstandslos werden.